scheint für uns die Sonne. Heute ist ein Tag, wie er nicht schöner sein kann. Denn zu uns kam die Liebe und es fängt ein neues Leben an. Weil wir uns lieben, darum ist die Welt so schön. Weil wir das Leben mit den Augen der Liebe sehen. Weil wir uns lieben, gehen wir im Sonnenschein. Glaub mir, uns zwei lässt das Glück nie allein. Freunde, singt mit uns, wir wollen heute feiern. Die Welt gehört nur den Verliebten allein. Träume, die in Erfüllung gehen, lassen uns im siebten Himmel sein. Weil wir uns lieben, darum ist die Welt so schön. Weil wir das Leben mit den Augen der Liebe sehen. Weil wir uns lieben, gehen wir im Sonnenschein. Glaub mir, uns zwei lässt das Glück nie allein. Weil wir uns lieben, darum ist die Welt so schön. Weil wir das Leben mit den Augen der Liebe sehen. Weil wir uns lieben, gehen wir im Sonnenschein. Glaub mir, uns zwei lässt das Glück nie allein.